Super MM, Vibrion unter der Neon Skyline, die wir durchstreifen. Elektrische Herzen, die weit weg von zu Hause schlagen. Stimmen in Wellen, die Nacht lebend tanzen synchron. Die Stadt ist eine Bühne, die wir alle im Spiel sind. Die Lichter und Schatten malen den Weg. Ei flüstert durch die leuchtende Luft. Eine Fusion von Beats führt uns überall hin. Im Webradio am besten. Riesige Outdoor-Träume kollidieren. Musik und magische nebeneinander. Der lebendige Rhythmus kann uns nicht widerstehen. In diesem Moment koexistieren wir zusammen im Webradio. Radio am besten. Nebeneinander, der lebendige Rhythmus kann uns nicht sehen.